20 Jahre des Dotter Fausti. Allen verdanken. Und eben in solcher Woche erschien ihm der Geist, eben ein Kolbener in seinem Lied, oder verschwein. Zusammen.